Oh, ich glaube, ich lasse meine Jacke an. Ich würde euch das auch empfehlen. Das ist schon ziemlich frisch. Ich glaube, wir haben ja auch gar keine Form von Heizbarkeit. Deswegen will ich eigentlich keine Jacke anziehen, weil ich... Weil du deinen neuen Pulli zeigen mich möchtest. Ich darin souveräner fühle. Irgendwie. Dunkelgrün. Interessant. Ja, oder? Letztens hast du mir mal deine Farbpalette erzählt von deiner Kleidung. Laufen wir schon, sonst mache ich keinen Gag. Wir laufen auch schon, ja. Okay. Du hast mir gesagt, deine Farbpalette ist eigentlich braun. Modisch, nee, nein, überhaupt ist nicht. In Richtung Herbst. Hast du nicht zugehört. Also ich habe eine Farbpalette. Wenn man in meinen Kleiderschrank guckt, kann man es aufmachen. So wie bei den Simpsons, dass immer ein Outfit da hängt. Nein, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe Farbpaletten. Grau. Also Hosen sind oft grau, schwarz. Dunkelgrün und als Akzentfarben Bordeaux-Rot. Wenn ihr mal darauf achtet, ich trage entweder schwarz, grau, grün oder Bordeaux-Rot. Und jetzt ist grün halt neu dazugekommen, weil ich dachte, komm, 2018, wag mal eine neue Farbe. Aber Akzentfarbe hört sich dann so an, als würdest du das quasi zu den anderen Farben dazutragen. Ja, ist vielleicht das falsche Wort. Einfach. was? Was ist das überhaupt für eine Stimme, die man hier vernimmt? Hä? Ach so. Hallo? Ist da jemand? Es war ein Tag, wie jeder andere, als Stefan und Florentin auf einmal eine seltsam aussehende Person neben sich sitzen sahen. Hörst du das auch, die Stimme? Ja, ich höre die Stimme. Wer kann das sein? Ich sag mal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcast-UFOs. Lange musstet ihr warten, aber wir sind heute wieder live mit dabei. Das ist die erste Ausgabe 2018. Frohes neues Jahr. Und falls ihr denkt, wir machen jetzt so eine läppsche, wie bist du reingekommen? Was ist passiert? Wie viele Raketen hast du abgefeuert? Nein, wir haben einen fantastischen Gast uns eingeladen. Denn wir dachten, wir starten das Jahr 2018 mit einem von euch. Weil, ich meine, das ist das Jahr der Community. Ja. Auch bei den Chinesen ist das Jahr der Community. Deswegen dachten wir, wir laden den Reichsten ein von euch. Den, der sich erkauft hat, bei uns zu sein. Bei Patreon haben wir damals wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass wir die Incentives nicht so ganz so ernst genommen haben. Und bei 300 Dollar ist es, glaube ich, Patreon-Geld, könnt ihr hier zu Gast sein. Und du hast es gemacht, du hast 300 Dollar gezahlt, ja, damit du heute hier sein kannst, im Podcast-UFO in Folge 100, ist zwar irgendwas. Ja, ich habe auch extra für die Folge bezahlt, ne? Das war auch ja so ab. Ja, okay, Deal. Alles klar. Herzlich willkommen, Nico. Hallo Nico. Nico? Ja, Nico, richtig. Ja. Cool. Und ihr seid jetzt wer nochmal? Stefan. Und? Ah, sehr gut, dass wir das mal sagen. Florentin, dass wir das mal sagen. Namensschild. Weil normalerweise sagt man das ja immer so am Anfang. Ja, mein Name ist Stefan. Wenn jemand reinkommt, der den Podcast noch nie gehört hat, dann wisst ihr ja gar nicht, wer ihr seid, sondern nur, wer ich bin. Und ich bin ja nicht der Star, also außer heute. Kleine Frage, woher hast du 300 Dollar? Ja, das ist eine gute Frage. Dollar, das ist diese andere Währung. Das klingt noch ominöser irgendwie. Ja, also die 300 Dollar, die... ich war im August für einen Monat in Australien. Nein, Quatsch. Also ich war wirklich im August für einen Monat in Australien. Ja, okay. Aber da habe ich natürlich nicht die 300 Dollar her, weil ich habe ja schon, glaube ich, ungefähr vorher bezahlt. Ich weiß es nicht. Ist schon was länger her. Also das Podcast-UFO ist jetzt nicht bekannt für die beste und schnellste Planung oder Rückantwort. Das gebe ich an den Community-Manager Stefan Tietze weiter. Habe ich mir direkt notiert. Auch, dass die Beleidigung in Minute 2 erfolgt, finde ich auch spannend, die erste. Naja. Aber dafür bin ich ja da. Also um die kritische Stimme der Community an euch ran. Das hast du falsch verstanden. So. Du bist da, um uns zu loben. Ach so. Ja, also dann. Ich habe mir aufgeregt. Wir nehmen das nochmal auf, ne? Das war ja jetzt gerade nur ein Test. Das ist eine Tesla. Nee, wo hast du das Geld her? Ich brauche Finanztipps. 2018 ist bei mir bis jetzt noch nicht finanziell noch nicht so gut gelaufen, sage ich mal. Es gab ein paar Fehlinvestitionen. Jetzt auch erst die ersten 2 Wochen. Dennoch habe ich eine Menge Geld verloren. Man muss sagen, Florentin musste seinen Schlüssel auch abgeben mittlerweile. Er hat keine E-Mail-Adresse, die wurde heute gekappt. Sein Slack-Account wurde ihm gekappt. Du bist arbeitslos. Du bist jetzt die gewollte Power der Arbeitslosigkeit. Ich bin arbeitslos, die Steuer sitzt mir im Nacken und mein Nachbar guckt mich immer so merkwürdig an durch ein Fenster. Ich glaube, der plant schon irgendwas. 2018 wird, glaube ich, nicht mein Jahr. Es gibt ja viele, die sagen, 2018 wird mein Jahr. 2018 wird definitiv nicht mein Jahr. Das kann auch nur das Jahr von einem werden. Also die Chance ist 1 zu 7 Milliarden. Wessen Jahr war 2017? Meins. Deins tatsächlich? Oder Nikos? Wo hast du 300 Euro her? Dollar, Verzeihung. Ja, also das liegt größtenteils tatsächlich daran, dass ich einfach ungefähr 0 Ausgaben habe. Also ich wohne nicht allein, ich wohne noch bei meinen Eltern. Und daher, also die größten Ausgaben... Du siehst nicht wie jemand aus, der bei seinen Eltern wohnt. Es ist der Bart, glaube ich. Bart ist so selbstbewusst, ich glaube nicht, dass du bei den Eltern wohnst. So bin ich. Also ich habe so, wie so ein Maler, ich habe quasi über so eine ganz alte... und hässliche und dreckige Leinwand was drüber gemalt, was schön und selbstbewusst aussieht, aber eigentlich bin ich noch der Typ, der zu Hause wohnt und ungefähr 30% seines Lebens nur außerhalb der Tür verbringt. Ich habe folgende Theorie aufgestellt, eigentlich, bevor du heute hergekommen bist. Du bist eins von 3 Möglichkeiten. Also jemand, der sich einkauft im Podcast, ist entweder ein Creep, Antwortmöglichkeit A, du kannst gleich eine auswählen, Antwortmöglichkeit B, ein Vollidiot, oder Antwortmöglichkeit C, jemand, der hier was verkaufen will oder irgendwie so eine Propaganda machen will für irgendwas. Reich habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich finde, ich zähle Reich zu Vollidiot. Ja, okay, das, also ich würde sagen, es ist A bis C. Creep. Ja, also A bis, also alles zusammen. Also ich bin Ach so. Ein Vollidiot, Creep. Und ich habe für euch auch heute dabei den neuen Speckweg 3000. Ach was? Ja. Ach, man merkt es ja an, du bist sehr gut gebaut, ja, muss man dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich nur dem Speckweg 3000 zu verdanken. Der ist jetzt seit Dezember auf dem Markt. Und naja, wie der Name schon sagt, der Speck geht weg. Ja. Wie? Das ist ein Erfolgsgeheimnis, dafür müsst ihr den jetzt kaufen. Aber wie man an mir sieht, es funktioniert. Es funktioniert wirklich? Ja. Fantastisch. Deswegen wackelst du auch schon die ganze Zeit so. Das ist ja dieses ja, also Surren im Hintergrund. Bei mir sind es oft die... Man muss den durchgehen tragen. Es gibt okay. ja diese Vorher-Nachher-Models, dann immer im Fitnessstudio und sowas. Ja, vor allem, wann wurde dieses Foto gemacht? Weil ich meine, du musst dich ja dann dazu entscheiden, Model zu werden, bevor du gut aussiehst. Mhm. Das heißt, oder ist jeder, der sagt, okay, ab morgen Model, ich mache jetzt schon mal ein Foto, um ja, diese Vorher-Nachher-Deals. Weil ich glaube, Vorher-Nachher-Models verdienen locker dreimal so viel wie normale Models, weil das einfach seltener ist. Du musst dich zu einem wertvollen Model machen. Du musst was haben, was nur ganz wenige haben. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass Übergewicht-Model ein durchaus warum lukrativer du, Job ist. Warum, Finger, warum der ich? Finger war generell gen Himmel gerichtet nee, für eine Ansage. Aber gen Himmel ist ja immer Richtung Stefan. Das ist richtig, weil ich so groß bin. Und das Jahr 2018 gebe ich. Herzlich willkommen, ihr seid im Podcast UFO Gold, richtig hier Hallo, in 2018. Ich bin sehr groß. Gelandet. Du siehst, hast eine fantastische Figur. Woher hast du die? Fitnessstudio oder? Ja, also fast. Also ich spiele sehr viel Videospiele und gucke YouTube und sitze dabei auf meinem Bett. Aber du guckst dann so Tutorials bei YouTube. Du sitzt auf deinem Bett. Ach so, ja, ich habe weil mein Bett ist quasi gegen die Wand und an dem Fuße meines Bettes ist mein Fernseher. Problem, du kannst ihn nicht anlehnen, das Anlehnen-Problem. Entweder du gehst so weit zurück, entweder ist dein Bett mit Kopfteil an der Wand oder mit Seite an die mit Wand? Mit dem Kopfteil an der Wand, aber das ist, du sprichst es an, man könnte ja eigentlich denken, ach ja, mit dem Kopfteil an der Wand, dann rückt man einfach mit dem Gesäß so weit zurück, dass man keine Lehne. Quasi an der Wand lehnt. Naja, ich habe keinen Bettkasten, sondern mein Bett ist eigentlich nur eine Matratze auf Stelzen. Es wird immer weirder. Ja, aber es wird noch schlimmer, weil mein Kopfteil steht an einer Schrägen, an einer Dachschrägen. Das heißt, mein Bett ist so, ist jetzt nicht so perfekt für den Podcast. Moment, aber die Dachschräge geht doch nach innen. Du hast gerade die Dachschräge nach außen gezeigt. Nein, was ist das für so ein Pilzhaus? Das ist oben nochmal so groß nach außen. Schlumpf, er wohnt im Schlumpfenland. Ja, genau. Meine Eltern wollten halt einfach, dass oben mehr Platz ist. Nein, und das ist natürlich. Das heißt, wenn du aufschrägst morgens, was mir immer so passiert. Weil, die Dachschräge ist jetzt, hat keinen Winkel von 20 Grad. Das ist schon eine normale Dachschräge, aber das Problem ist, ich kann mich trotzdem nicht anlehnen. Weil wenn ich mich anlehne, dann kommt mein Kopf schon an die Dachschräge, während von meinem Rücken zur Wand noch ungefähr ein halber Meter Platz ist, was sehr unangenehm ist. Und ich glaube, daher habe ich auch meine höchst unergonomische, ich weiß nicht, ob das Wort so richtig ist, Körperhaltung. Aber stimmt, dieses Aufschrecken ist ein beliebtes Stil mit den Filmen. Ne? Wenn du so einen Albtraum hast, dann schreckt jemand auf. Ich glaube, es macht niemand. Ich würde mir aber auch die Frage stellen, wie würde die Szene wirken, wenn die Person dann nicht aufschreckt, sondern so ganz normal, so Augen auf und sich die Augen reibt. Einfach so krasser Albtraum. Irgendwie sein Ende, die Freundin, der Kopf dreht sich um 180 Grad und du so, what, krass. Und dann so, cut zu, Bett. Ja, ich hatte einen Albtraum, Ron Weasley. Aber dann, ich musste eine Szene drehen für Gute Arbeit, wo ich in einem Kofferraum, Gute Arbeit war dieses Projekt, was letztes Jahr mal irgendwann so ein paar Leute erreicht hat. Aber das war diese Szene, wo ich im Kofferraum lag mit einem Gagging Ball. Und ich dachte halt, dann hat der Regisseur gesagt, ja, dann machen die den Kofferraum auf und dann wachst du auf von dem Licht. Erstmal frage ich mich, wer schläft ein, während er entführt wird mit einem Gagging Ball im Mund und dann hinten der zusammengekauert in seinem Unterhemd in seinem Kofferraum liegt? Und dann dachte ich mir, habe ich gemerkt, dass es unfassbar schwierig ist, aufzuwachen und das gut zu spielen. Mhm. Weil du normalerweise in Filmen kennst es nur, dass du aufwachst, die Augen aufreißt, aufschreist, aber eigentlich wacht man so ganz entspannt auf und dann gähnt man noch so. Das war echt unangenehm, habe ich nicht hingekriegt. Aber es ist doch so das habe ich gelernt, in das Leben der anderen, über diesen Stasi-Film, dass die Schuldigen einschlafen, die Unschuldigen nicht. Wenn du jemanden verdächtigst, hey, du warst es, dann sperrst du den erstmal ein und dann guckst du, was passiert. Und der schuldig ist, der wird ruhig und schläft irgendwann ein. Der unschuldig ist, der bleibt wach. Weil der Unschuldige ist ja in einer Stresssituation, der fühlt sich unfair behandelt, der sagt, fuck, wie komme ich hier wieder raus? Oh mein Gott, wohingegen der Schuldige der ist natürlich auch in der Stresssituation, aber der hat kein Geheimnis. Also natürlich sagt er es unschuldig, es ist ein Film, der hat einen Oscar gewonnen, verdammt nochmal, und ich muss den nicht rechtfertigen. Es ist auch so ein Ding, wenn man dann die berühmte Donutplatte hinstellt in den Verhörraum und dann aber noch keinen Kommissar reingehen lässt und dann muss man darauf achten, ob der verhört wird, den Donut isst oder nicht, und ich weiß nicht genau, wer schuldig ist. Das habe ich erlebt. Der nichts ist, der ist schuldig, weil der ist sich ja zu unangenehm in der Situation, was dann natürlich wieder gegen das mit dem Unschuldigen, der nicht einschlägt. Der unschuldig ist, ist. Der schuldig ist. Er ist für die Schuld. So essen. Wenn ich würde sagen, es ist ungerecht, dass ich hier bin, wenn ich unschuldig bin. Mhm. Gott sei Dank habe ich wenigstens diese Donuts als Entschädigung. Ja. Würde sie essen. Das ist mein Denken. Also genau. Der Unschuldige ist. Er ist schuldig einen Donut. Genau, er ist. Nein, unschuldig. Er ist unschuldig, ein Donut. Ach so. Deswegen. Ich glaube, man kann für beides gute Argumente finden. Ja. Ich glaube, man kann sehr viele Argumente für Donuts finden. Ich glaub, das ist auch das Problem. Für Donuts essen auf jeden Fall. Aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass der schuldig ist, der hat sich ja eine Lüge zurechtgelegt. So, ne? Florentin Wehe aus Ebersbach, leider die Wette nicht bestanden. Und er steht wie, super im Publikum. Wie heißt der schuldig? Der unschuldig. Nochmal vor vorne. Wir hören den wildlebenden Vogel jetzt. Das ist ein. Mach Musik. Stimmt in die Regie. Panik. Was machen wir jetzt? Mach Musik. Warum sagt er gar nichts? Deswegen haben die auch immer 8 Stunden überzogen, weil diese irgendwelche Leute Wetten machen, wo man die dann nicht kontrollieren kann. Samuel Koch überzogen? Ich will einem Unfall? Eins nach dem anderen. Ich will sagen, der lügt, hat sich eine Lüge zurechtgelegt und der wiederholt die immer Wort für Wort. Das heißt, wenn du sagst, wo waren sie um 12 Uhr, dann sagt er, ich war bei meiner Freundin und habe Fernsehen geschaut, und zwar Oprah. Wohingegen der nicht schuldig ist, der sagt, der wiederholt nicht immer dieselben Worte. Schaut euch einfach das Leben der anderen an. Das ist ein guter Film. Leute, warum mögt ihr meine Filmkritiken nicht? Komplett in das Leben der anderen Merch gehüllt bist, auch strange. Ja, neues Outfit. Ich weiß auch nicht, warum du Kopfhörer von die Leben der anderen hast. Es war dabei bei der DVD-Box. Das habe ich aber auch so noch nicht gesehen, ja. Gibt es Schindlers Liste Merch? Gibt es eigentlich? Also, wie sieht die Marketingabteilung von Schindlers Liste aus? Es gibt auch diese Bubbleheads mit dem roten Mädchen, mit dem roten. Diese Funko Pops. Aber im Ernst, Funko? Du bist. Keine Ahnung. Gibt es auch Funko Pop von den Glorious Bastards? So ein Hitler mit so zerschossenem Gesicht? Das glaube ich schon. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja. Guck mal, das ist so eine Sketch-Idee. Hier, Jung von Matt. Ja, komm nicht mit Sketch-Ideen. Du kommst jetzt mit Sketch-Ideen. Ja, scheiße. Ein Jahr. Na, forget it. Ja, okay. Du bist ein Jahr zu spät. Nee, hau raus jetzt! Du musst halt nur damit rechnen, dass es in Stefans Nachfolgeprojekt, Stefans verrückte Welt, in 2 Wochen auf Sat. 1 verwurzelt wird. Arbeit. Also die Idee ist mir tatsächlich letztens beim Einkaufen gekommen. Ist immer wichtig, dabei zu sagen, wo einem die Idee kam. Ja, natürlich. Also ich habe das so in ganz vielen Podcasts und Videos und so weiter schon geschaut und gehört. Also das macht man halt so. Ja. Und ich will ja professionell wirken. Und zwar, man ist in der Kassensituation, man ist an der Kasse und eine Person vor einem bezahlt gerade und dann kommt der Protagonist dran und bezahlt mit Karte. Und wenn man mit Karte zahlt, dann bekommt man immer diesen Wisch ausgehändigt, den man da unterschreiben muss. Mhm, ja. Und manchmal, dann, aber auch random. Aber halt in dieser Situation. Ich glaube, die würfeln das aus, ob man unterschreiben muss oder die Passwort eintippen muss. Oder werfen eine Münze. Tun sie so, als ob sie die Unterschriften vergleichen. Das ist auch immer interessant. Ja, das kennt ja gar nicht. Ja. Aber auf jeden Fall bekommt man diesen Zettel, der ja ungefähr so lang ist wie mein Unterarm. Aber den hat sich ja noch nie jemand durchgelesen. Mhm. Und das war die Idee. Der liest das komplett durch. Und dann hört man vielleicht noch so seine Gedanken, wie es so ganz laut, also laut im Kopf. Hört man so einen Regisseur sagt, lies doch ein bisschen länger. Lies noch ein bisschen länger. Ja. Lies schneller. Und dass dann halt alle so genervt sind. Und dann die Pointe, also was eigentlich keine Pointe war, weil das ja schon die Pointe ist, der Nächste ist dann dran, der sich schon die ganze Zeit abgefuckt hat, bekommt einen Zettel vorgelegt und liest auch alles. Liest auch! Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich tatsächlich gut. Finde ich nicht schlecht. Ohne Scheiß. Ich habe noch ein paar. Wir haben damals ein Autorencasting gemacht, wo Leute Sketche einreichen mussten. Und es war katastrophal. Ja. Und das wäre der beste Sketch. Das wäre der beste Sketch gewesen. Rückblickend hättest du gewonnen. Hands down. Das sagst du jetzt nur, weil ich euch 300 Euro geben habe. Ja. ganz kurz. Ja, habt ihr Lust, was zu trinken? Ja, tatsächlich schon. Oder? Gerne. Das war nicht sehr überzeugend. Hast du jetzt Lust, was zu trinken? Ja, ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint ist. Doch, aber ich würde was besorgen jetzt. Aber wie, du willst was besorgen? Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt auch erst gerade in Minute 12, oder? Ja, 15 ungefähr. Ja, ich dachte, ich wäre was zu trinken im Raum eigentlich. Ich dachte, hier kann man jetzt irgendwo hingehen im Raum und dann das, was trinken besorgen. Das ist auch, so stelle ich mir Stefan als Gastgeber vor. Ein Gast kommt zu ihm und sagt dann, und dann fragt er, hey, möchtest du was trinken? Ja, ich muss aber erst gucken und dann, ja, ich hab, aber, hab gar nichts. Aber auch total unbeholfen. Ist Leitungswasser okay? Nee, Leitungswasser ist nicht okay. Das Leitungswasser ist nie okay. Ich habe neulich eine Werbung gesehen für diese Sodamaschinen. Und der Verkaufsgrund ist offensichtlich, nicht schleppen zu müssen, wenn man große Kästen zu Wasser kauft. Ja. Völlig obsolet jetzt, wo du dir Sachen liefern lassen kannst. Und dann kommt halt irgend so ein Rewe-Typ, der schleppt dir das Treppenhaus hoch. Ja, aber wir machen gute Soda-Wasser. Dann, wir haben auch mit Cola-Geschmack. diesen Himbeerbrowser gibt es nur bei uns. Also ich hab letztens für... Ich sage jetzt nicht den Namen, aber für eine Matratzen. Hast du gerade WhatsApp aufgemacht? Ich erkläre, Alter, du hast 300 Euro bezahlt. Hey, er hat sich diese Zeit gekauft. Er kann technisch gesehen wirklich machen, was er will. Einfach sagen, ich halte es nur für unklug, dass jetzt WhatsApp. Nein. Also ich erkläre es gleich noch. Es ist nicht. es wird dir. Es wird mega lustig. Passt auf. Und zwar von einer Matratzenfirma, die Matratzen herstellt, und die haben gesagt, man kann die Matratze für 100 Nächte testen und sie dann immer noch zurückgeben. Und da stand ausdrücklich, man kann in diesen 100 Nächten mit der Matratze machen, was man will. Mhm. Das heißt, rat mal. Also das war so eine leicht anzügliche Werbung. Ratet mal ganz kurz, also bevor du weitersprichst, weil es passt genau dazu. Ratet mal, wer diese Matratze sich gekauft hat jetzt. Deine Mutter? Dein Cousin? Ich habe mir diese Matratze, ich fand es echt, also es war nicht dieses Argument, was mich überzeugt hat, aber die haben gesagt, Stiftung Warentest, die beste jemals getestete Matratze. Und ich dachte mir, alle Betten der Hersteller, alle Matratzen der Hersteller müssen sagen, fuck! Weil natürlich kaufen jetzt alle diese Matratze. Also die kostet 199 Euro. Ganz kurz, aber deine Idee ist, dass man in den 100 Tagen dann auch andere Sachen macht. Ja, also nee, das haben die, das war so eine anzügliche Werbung. Die haben gesagt, ach ja, man kann da dann auch Sex haben. Das wurde jetzt nicht so ausdrücklich gesagt, ja, aber machen so was Augenzwinkern. Und ich denke dann so, und dann? Was wird dann mit dieser Matratze gemacht? Also wenn ich da reinblute. Und ich weiß nicht, was man sonst noch in einer Matratze machen kann. Das hast du doch vergessen. Kein Mensch kann sich irgendwas 100 Tage lang merken. Ich habe das probiert. Kein Mensch, der das ist halt genau, glaube ich, genau der Marketing-Trick. Du baust halt auf Faulheit. Ja. Du baust darauf, dass sie das Treppen hochschleppen. Tag denken, ach nee, jetzt habe ich auch keine reinlegen, dann allein das Tuch, Betttuch, würde mich davon abhalten, wenn ich sage, hey, wenn jemand vor meiner Tür steht und sagt, gib mir deine Matratze jetzt, ich gebe dir eine neue und du kriegst 1000 Euro obendrauf. Sage ich, nope, ich habe keinen Bock mit diesem scheiß Bettlaken, da mich irgendwie da einzuheddern und da vor allem, während jemand zuschaut, das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt, während jemand zuschaut, ein Bett zu machen, weil da kann man ja nur versagen. Ist ja nur, du kannst ja nur scheitern. Das stimmt. Auf keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass sie solche Tricks anwenden müssen, weil wie gesagt, das ist die beste jemals getestete Matratze. Ja. Okay, warte, heute ist der, warte, wir halten es mal ganz kurz fest. Heute ist der 16. Januar 2018. Kannst du mich bitte in 100 Tagen, ist schon ein paar abgelaufen, in 98 Tagen erinnern, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, meine Matratze zurückzugeben? Ich möchte die Podcast-UFO-Community jetzt dazu aufrufen. Jetzt dazu aufrufen, Stefan bitte in genau 98 Tagen eine Twitter-Nachricht oder eine Facebook-Nachricht zu schicken, dass er sich jetzt noch überlegen kann, die Matratze umzutauschen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, und ihr könnt jetzt auch gleich 40 Folgen nach vorne skippen, um zu sehen, ob es funktioniert hat. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es zu dem Zeitpunkt zweiten Tagen komplett vergessen hat. Komplett vergessen hast. Er wird dann so denken, was wollen die alle? Und dann so bei der 10. Nachricht, ach so, Florentin hat das damals gesagt. Dann hat er die Matratze aber schon seinen Eltern vorgestellt. Ich bin so gespannt, aber es ist ein interessantes Experiment, weil ich auch jetzt warte, wie viele Nachrichten überhaupt kommen, weil die auch alle vergessen werden. Und außerdem ist deine Prämisse ja auch, dass, also ich glaube nicht, dass einen dieser Matratzenhersteller informiert, ach, die 100 Tage sind übrigens vorbei. Nein, natürlich nicht. Den Gewitz. Also die sind ausgeschlafen vor 100 Tagen. Vor 2 Tagen war es zu spät, müsste man ihm sagen. Stimmt. Weil dann würde er natürlich denken, ja, dann ist der Beweis, dass er einen trauen niemals Matratzenhersteller, die sind ausgeschlafen, die sind fit. Egal, mit wem du dich anlegst, nicht mit Matratzenherstellern und nicht mit Energy-Drink-Herstellern. Du kannst nicht gewinnen. Die sind länger wach. Und traue niemals einem Verkäufer bei Betten24 oder bei Matratzen-Concord mit Augenring. Ja. Niemals. Das kann nicht. Gab es nicht mal so eine Talkshow, wo so eine Schlafforscherin da war, die mega verschlafen aussah, so mit den Haaren blatt gedrückt. Ja, weil sie nachts immer forschen muss. Aber das ist auch ein geiler Gag. Ja. Das wäre mein Ansatz gewesen, tatsächlich. tatsächlich, als du gesagt hast, 100 Nächte lang testen, war mein Sketch-Instinkt war, warum nicht 100 Nächte und 100 Tage? Was passiert während den Tagen? Muss die Matratze in den Tagen zu ihrer Familie? Aber oder du hattest die bessere Sketch-Idee als ich. Deswegen hat er noch einen Job und du nicht. Vielleicht muss die Matratze auch während den Tagen auf die andere Seite der Erdkugel, wo dann Nacht ist, wo es dann andere sehr gut, Leute die reist um die Welt. Genau, das wäre eigentlich, das wäre eine coole Filmidee, die Matratze, die um die Welt reist. Nein, ja. Nicht so ganz so gut. Ich weiß nicht, man kann die auch umdrehen, hat man eine andere Liegehärte. Ich kann nur diese Matratze jedem empfehlen. geht mal auf Bett 1 oder so. Vor allem, also wie unfassbar verwirrend ist es denn bei der Matratzenherstellung, weil es gibt einmal Federn, Vögel haben Federn. Ach, und Federn. Es gibt Federn. Herzlich willkommen zum Grundschul-Podcast. Ja, aber, Vögel aber. Haben Federn. Und in der Herstellung Federn. So. Ja, und wie viele Federn sind jetzt in der Matratze? Stopp kurz. Reden wir jetzt über Federn im Sinne von oder Federn im Sinne von worum geht's? Ja. Also da kommen diese sprachlichen Sachen zusammen und am Ende des Tages einfach alle hochroter Kopf. Ich raff gar nichts mehr. Ja. Haben wir jetzt Federn oder Federn gebaut? Ja, und deswegen sind alle Matratzen sind auch schlecht und deswegen ist Stiftung Warentest auch froh gewesen, einmal die eine gute Matratze getestet zu haben. Komm, wisst ihr was? Die ist immer noch nicht, die ist immer noch nicht gut, aber das ist die beste jemals getestet. Das ist doch genau wie diese eine Brücke, wo die eine Seite Zentimeter und die andere Seite Inch hatte. Oh Gott. Und dann haben die sich in der Mitte getroffen und sind so 30 Meter aneinander vorbeigefahren. Ja, das stimmt. So genauso ist es mit den Federn auch. So am Ende bauen die einen ein Kopfkissen und dann sind die falschen Federn drin. Und dann, in meiner Vorstellung fahren auch immer noch die Autos da einfach ins Meer. Ja, genau. Die haben es auch nie korrigiert. Ja, wie bei SimCity, wo das dein Geld ausgeht, mit der Brücke zählt, dann denkst du, wir lassen es erstmal so und gucken, wie es funktioniert, und dann bauen wir sie noch weiter. Und irgendwann entsteht so ein kleines Ausrufezeichen irgendwo im Bildschirm und man scrollt so rüber, fuck, hab ich vergessen noch. Und unten so die Haie schon. Aber ich finde auch gut die Vorstellung, dass die haben sich nicht getroffen, niemals, weil sie die einen Inch, die einen Zentimeter rechnen, aber die konnten das Problem auch nie korrigieren, weil die einen eine andere Sprache sprechen als die anderen. Und auch daher ist einfach Kommunikationsproblem. Die einen sprechen Englisch und die anderen Amerikaner. Ja, die einen fahren Autos, die anderen Schiffe. Es war ohnehin ein merkwürdiges Projekt. Ja. Nee, aber lass dich nicht verunsichern. Mach ruhig einfach in dieser Folge das, was du willst. Ach so. Einfach komplett. Wir reden, wenn wir nicht über die Dinge reden, über die du reden willst, musst du es sagen, weil wir sind dir alle schuldig. Ich meine, du hast $300 Schulden. Ich meine, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie du da langfristig wieder rauskommst. Tatsächlich, was ist das Gegenteil von Schulden haben? Also wenn jemand Schulden bei, gibt es dafür? Das war doch, weil wenn ich kann dir nicht sagen. Gläubiger sein. Ja, Gläubiger sein. Gläubiger sein. Yes! Naja, aber es ist kein Wort. Es ist Wissen. Halt eben. Also ich würde sagen, ich bin Gläubiger mit so und so viel Geld, sage ich das dann. Ich bin Gläubiger mit, die Summe ist ja egal, aber mit mehr als 300 Euro, weil mir noch zwei Personen Geld schulden. Das heißt, das war eine gute Investition, weil ich weiß, ich kriege sowieso irgendwann vielleicht mal das Geld wieder, also wenn wir Kontakt wiederherstellen. Hm. Aber nee, ansonsten ja. Hm. Hast du ich glaub, bist du zufrieden mit der Antwort, Flo und Timo? Ich schaue mich sehr kritisch an, so, warum redet dieser Mensch so? Treuhand? Oder irgendwie so? Aber gibt es denn nicht? Das sind diese finanzielle Wissen, das Sprachbegriff. So kannst du jeden verwirren. Sicher. Also ich bin, dieses Federnproblem hatte ich selbst mal persönlich, weil ich mir eine Feder kaufen wollte. Ja. Da haben wir das schon das Problem. Ja, hast du einen Vogel? Ist das jetzt der Vogel gewesen? Ich sage das Wort Feder und ihr müsst sagen, was ich meine. Feder. Sowas war doch schon wirklich schon mal. Ja. Es war wirklich schon mal Film. Das war nicht wirklich. Und ich weiß sogar noch, wo wir da aufgenommen haben. In dem Bandraum von Dendemann. Ah, weirde cool. Folge. War cool. Ja, du wolltest eine Feder kaufen. Ja, genau. Ich wollte so ein und da ist mir eingefallen, dass ich dann ich irgendwie gefragt habe, ob er weiß, wo ich eine Feder herbekomme. Und er meinte dann, welche Federn. Und dann bin ich zum ersten Mal drauf gekommen. Es muss doch irgendein Wort für die Metallfeder geben. Also man kann natürlich Metall- und Vogelfeder sagen. Warum wolltest du eine Feder haben? Ach, das ist jetzt irrelevant. Welche Feder wolltest du? Wolltest du zum Mond? Mit einer Feder? Wolltest du zum Mond springen? Wolltest du dein Trampolin reparieren? Wollte ja jemand vom Dach und dann zum Mond springen? Ich bin her über diese Folge. Gut. Okay. Wir reden nicht mehr über den Mond. Hast du das verstanden, Florentin? Alles klar. Nicht mehr? Tut mir leid. Über den Mond. Tut mir leid. Ja. Ich wollte mein ganzes Mondthema. Okay, ja doch, ich habe nichts besitzt. Die Kugelschreiber, die Feder, ne? Das war immer. Die ist immer weg. Oh, so geil einfach. Oh, das war wie beim Zimtschnecke, der innere Kern. Das war einfach so. Ja, ähnlich, nur komplett anders. Richtig, aber auch gleich. So, aber, ja. Und wenn das weg ist, dann. Das Ganze ich fand die Zeit toll, wo man in der Schule angefangen hat, irgendwann sich vom Füller zu verabschieden und angefangen hat mit mit Kugelschreiber zu schreiben. Aber das war auch die Zeit, wo man immer weniger Acht auf seine Schrift gegeben hat. Ja, also irgendwann war es scheißegal. Irgendwann war es einem. Also ich weiß auch wirklich, wie ich in der dritten und vierten Klasse dachte, ich will meine Schrift schöner machen. Und dann so mit der sechsten, siebten Klasse dachte ich dann so, ach, eigentlich habe ich da auch gar keinen Bock mehr drauf. Warum kriegt man überhaupt noch Schreibschrift beigebracht? Ja, damit du wieder rauswachsen kannst. Was? Das ist ein Emanzipationsprojekt. Wirklich. Yeah, einfach, damit du lernst es, damit du dann sagen kannst, ich lege den Füller weg, ich bin jetzt erwachsen, ich schreibe wieder Druckschrift. Das ist, also es ist, sag mal, kulturtheoretisch total genial. Warum lernt man dann nicht, dass alle Schwarzen furchtbare Menschen sind? Ja, im Ernst. Dass man sich dann wieder emanzipiert. Aber das würde ja dann heißen, dass zum Beispiel, also meine Eltern schreiben zum Beispiel noch in Schreibschrift und nicht in Druckschrift, oder zumindest sehr schreibschriftig, dass sie sich weniger emanzipiert haben als ich in dieser Hinsicht. Weil ich bin wieder zurück zu, naja, Druckschrift können wir es nicht nennen, aber sowas in der Art. Ja. Und meine Eltern schreiben noch Schreibschrift. Gibt es irgendwann einen Punkt? Eigentlich jeder so ab 40 plus. Können Chinesen in Schreibschrift schreiben? Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass es da unterschiedliche Arten gibt. Das frage ich mich jedes Mal. Es gibt auch dieses traditionelle Chinesisch. Also bei Google Übersetzer gibt es traditionelles Chinesisch. Und einfach. Ich glaube, es heißt wirklich einfaches Chinesisch und dann noch das ist wie im Bundestag. Mandala, genau. Ja. Im Bundestag kannst du dir auch einfaches Deutsch, kannst du die Seite ja auch angucken. Die ganzen Beamtenseiten kann man sich auch im einfachen Deutsch für Leute, die nicht gut Deutsch sprechen. Ja, das ist kein Scherz. Vor allem, also, das ist ja, also ich habe gerade Steuerprobleme, massive Steuerprobleme. Und auf den Finanzamtseiten steht auch immer einfache Sprache. Also und ich habe noch nicht draufgeklickt, weil ich mir dachte, so, ich kann Deutsch. Aber irgendwann teilweise ist es wirklich komplizierte Thematik und man denkt sich, ja, ich probiere es mal. So aber wie Deutsch, ist es dann einfach, Deutsch. Also ist die. Ist mehr Schrift da drauf? Soll heißen, erklären die Dinge genauer? Nee, oder erklären halt, die Dinge einfacher? Es sind kürzere Sätze und weniger komplizierte Satzstrukturen. Ja, aber trotzdem. Aber dadurch mehr. Aber die wollen ja die gleichen Dinge erklären. Ja, ja. Aber ist es denn quasi genauso, also ich denke mal, dass da irgendwelche offiziellen Formulare oder ähnliches dann umgeschrieben werden wahrscheinlich, oder irgendwelche offiziellen Regeln oder was weiß ich. Formulare weiß ich nicht, aber es ist halt zum Beispiel, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber das Beispiel sowas, bevor sie X, müssen sie Y, wird zu erstens X, dann Y. Also diese bevor aber, grammatikalische also Strukturen, solchen, die jetzt nicht so ganz einfach an solchen, sind. An solchen Stellen frage ich mich ja dann immer, ist das in irgendeiner Weise vom Sinn bzw. von der Wertung her anders? Also ist ein hochdeutscher oder wie heißt es, kompliziert deutscher Text wesentlich mehr wert als ein einfacher deutscher Text? Weil warum steht da nicht einfach alles in einfachen Deutsch? Ja, weil ich glaube, du wirst ja völlig wahnsinnig, wenn du immer solche drei Wortsätze hast. Ja, aber irgendwie auch, so, ja, naja, aber wir sind das Finanzamt. Wir kümmern uns um Geld. Das geht an den Staat. Damit auch, der Staat das machen kann. Ich finde auch gut, wenn so, die, und das ist ja, so, ja, da kannst du ja auch ein bisschen. Wenn die Alternativen unten, die man anklicken kann, kompliziertes Deutsch und einfaches Deutsch wären, dann würde ich auch auf einfaches Deutsch gehen. Ja, aber es ist normales Deutsch. Es ist nämlich wie bei Pages, wenn man eine PDF exportiert, hat man die Wahl zwischen den Qualitätsstufen hoch, besser und optimal. Wo ich mir sagen muss, es ist genial. Weil ich habe immer ein gutes Gefühl. Ich meine, hoch ist nicht, du kannst die Bilder sind dann immer verschwommen und so. Aber ich denke mir, das ist doch gut, das ist doch eine hohe Qualität. Das ist einfach richtig gut gemacht. Tolle Idee. Das ist wirklich seltsam. Vor allem, weil in meinem Gedankenkonstrukt kommt auch hoch nach besser. Ja, also weil so wie, ja. Also, ne, also hoch. Ja, ist das ja ist hoch. So wie hyper, mega, ultra. Ja, das ist auch eigentlich so. Nicht, weil hoch und besser sind ja Worte, die existieren. Also hyper und so auch. Ja, also soweit ich weiß schon. Ich hab gestern erst nachgeschaut. Okay, letztes Jahr. Ja, aber besser ist immer besser als egal was. Du kannst immer sagen, immer einmal mehr. Ja, aber optimal, besser ist immer das Beste. Mit optimal eben, in der Reihe. Auch sagen, besser hoch, optimal. Besser, das optimal. Ist ja das ist ja das Problem. Aber für mich steht trotzdem hoch über besser, weil es so. Ach komm, weil es halt hoch ist. Kurz doch mal zu chinesischen Schriftzeichen. Ja, okay. Ich frage mich immer, haben die. Jetzt recherchiert. Gibt es mehr Schrift, also Fonts? Fonts, nicht Fonts. Aber Fonts bei Pages zum Beispiel. In dem normalen, was haben wir, arabische Schriftbild? Einfach Schriftarten. Genau, haben wir sehr viele Schriftarten. Haben die chinesischen Leute, haben die ähnlich viele Schriftarten? Weil ich stell mir vor, du kannst ja die Zeichen, also ja, stimmt. Man kann ja minimal verändern und schon ist was anderes, aber auf der anderen Seite. Es sind Zeichen, es sind immer noch maximal komplizierte Zeichen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwelche Schriftarten oder Fonts, die quasi wo dann Buchstaben total anders aussehen. Also ein N kann in einer Schreibschriftfont wie ein M aussehen. Ja, Und jetzt. Daher würde ich sagen, dass es ähnlich viele Fonts geben könnte. Das ich ist kann schon mir, doof mit Font und Font. Ich kann mir schon vorstellen, dass man gewisse Fonts designtechnisch übertragen kann. Aber du hast ja zum Beispiel keine Serifen, ne? In den chinesischen Schriftzeichen. Ja, vor allem, es wären dann sehr viele Serifen, aber oder? Das wäre ja dann quasi wie Schreib. Also, das wäre ja dann. Nee, Serifen hat nicht mit Schreibschrift zu tun, sondern es hat einfach eine Lesbarkeit. Aber ich meine, das wäre ja dann. Ich meine nicht, dass das wie Schreibschrift ist, sondern einfach. Du meinst das Richtige. Genau, ich meine das Richtige. Ja. Ach so, ich meine das Falsche. Jetzt habe ich. Okay. Nee, also ich meine quasi, dass, wenn es im ich sage jetzt Deutschen, auch wenn es eigentlich das. Sind es arabische? Nee, es sind nicht arabische. Es sind arabische Schriftart. Es sind arabische Zahlen. Ja, das ist völlig. Es sind lateinische. Nee. Nee, auch nicht. Etruskisch. Ja, ist das. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Tschüss, bis nächstes Jahr. What? Nee, gab es eigentlich jemals eine Wetten-Dass-Folge, in der keine einzige Wette richtig gemacht wurde? Ja, manchmal gibt es gute Folgen, manchmal gibt es schlechte Tage. Bis in ein paar Monaten, dann sind wir wieder da. Wir schreiben im. Was? Stefan, dein Kopf glüht, dein Kopf raucht. Sind die Zahlen. Ist tatsächlich Stefan, das lateinische Alphabet. Lateinisch, ja, wie ich doch du hast alles richtig gesagt. Ja, also du hast den Test bestanden. Ey, wir hätten ohne weiteres auch einfach arabische Schriftzeichen und lateinische Zahlen haben können. Nee, ich glaube, alles wäre anders. Ich glaube, Latein, die waren auch also diese ganzen. War das nicht ein Kompromiss, dass man sagt, gut, ihr kriegt die Schriftzeichen und wir kriegen die Zahlen? Dafür kriegen wir diese Götter. Dafür aber kriegen wir. Dafür nehmt ihr euren scheiß Elefantengott. Damit wollen wir gar nichts zu tun. Okay, dann nehmen wir unseren Elefantengott wieder mit. Zählen Araber denn mit arabischen Ziffern? Ich glaube, die zählen mit so Stöcken oder im Sand. Also schreiben die eins, also wie wir die eins schreiben? Oder? Ich hab keine Ahnung. Warte. Gibt es überhaupt noch andere? Also es gibt ja die römischen. Du, ein Arabischkurs ist für $300 zu erwerben. Das ist kein Problem. Die Inka greift zu. Nee. Weil Maya oder Inka, die haben ja, die zählen ja nicht bei 10, also wir haben ein zahlenbasiertes System, also auf 10 basiert. Deren basiert auf 12, was auch, oder 6, auf jeden Fall halt ein Mehrwert von 6, was ja auch interessant ist. Wir haben 10, 20, 30, das sind unsere runden Zahlen. Ach so, deren sind 12. Es ist schwierig zu erklären. Ich lerne so viele gerade, ey. Es ist echt schwierig zu erklären. Die Zahlen 10, 20, 30 nicht, aber das meinst du nicht. Nee, die haben die, weiß ich also auch für nicht. Die, genau. aber das macht ja auch Sinn, weil. Also die fangen quasi an mit 12, also 21, 23. Das ist quasi also übertragenen Sinne deren Zahlensystem. Ja, ich glaube glaub nicht, dass du so ganz, dass das so wirklich stimmt. Ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, dass du mit 12 besser zählen kannst. Also du kannst 12. Wesentlich öfter teilen als 10. Also ich kann 10 durch 2 teilen und dann war es das. Aber ich kann 12 durch. Und durch 5. Aber ich kann 12 durch 2 teilen, dann kann ich es nochmal durch 2 teilen. Und ich kann 12 durch 3 teilen und ich kann 12 durch 4 teilen. Habt ihr Hemmungen, mit nassen Haaren rauszugehen? Oder habt ihr. Also ich wollte mir eigentlich noch die Haare waschen, bevor ich hierher komme. Ich auch. Dachte mir aber, ich will hier nicht mit nassen Haaren ankommen. Weil es gibt. Und wir wollen nicht, dass du hier mit nassen Haaren ankommst. Ich weiß nicht genau, welches Bild man von jemandem hat, der mit nassen Haaren irgendwo auftaucht. Aber ich dachte jetzt erstmal, ich bin nicht beliebt genug, um mein Aussehen so weit abzuändern. Vor allem nicht in dieser Runde beliebt genug. Nicht in dieser Runde. Ich kann mal ohne Schuhe kommen, sowas. Aber nicht oder mit nassen Haaren. Jetzt? Ja, aber nicht mit nassen Haaren. Mit nassen Haare ist so ein. Also ich finde es tatsächlich bei anderen Leuten wesentlich, wie eigentlich so ziemlich alles in meinem ganzen Leben, wesentlich weniger schlimm als bei mir selbst. Also wenn jemand mit nassen Haaren hier aufkreuzen würde, einer von euch beiden zum Beispiel, dann würde ich eher denken, ja okay, der hatte halt einfach wenig Zeit. Wir haben ja auch geschrieben und dann würde das ja Sinn machen. Ah okay, die hatten wenig Zeit. Und aber wenig Zeit, bei mir wäre seltsam. Ich habe eine Kurzhaarfrisur. Wenn ich mit nassen Haaren komme, müsste ich jetzt gerade die Haare gewaschen haben. Dann müsste ich hier die Haare gewaschen haben, wäre mega weird. Das ist wie so ein Tennis. Hast du schon mal einen nassen Tennisball gesehen? Die sind instant trocken. Ja, voll trocken. Weil die ganz, ganz kurze Haare haben. Nein, Tennisball. Ja, die haben ganz dünne Haare. So, ja, die machst haben du nass. Auch total lange Haare. Ein Tennisball? Das Filz. Ja, du hast dein Leben lang falsch Tennis gespielt. Nein, also das ist doch so. Mit so einer Hippie-Frisur. So mit so einem Ball, die ganze Zeit so Peace-Zeichen macht. Aber die haben doch so total quasi lange, aber wie halt Klettverschluss ist. Filz. Ja. Ich kann es nur wiederholen, das ist Filz. Ich glaube nicht. Tennisfilz. Ist es Filz? Man nennt es Tennisfilz. Ja, aber Tennisbälle haben einfach nicht lange Haare. Da können wir müssen jetzt auch nicht lange drüber reden. Ja, okay. Sorry. Ja, okay. Entschuldigung. Die sind einfach wohl gekämmt. Nee, die sind ja gar nicht gekämmt. Knotet. Die sind eben das genaue Gegenteil von gekämmt. Ja. Ist jede Sportart optimiert? Nein. Nein. Auf so, gar keinen Fall. Nämlich, warum spielt man Tennis nicht mit einem Flummi? Ist der nicht viel krasser? Ja, als ein Tennisball. Zu krass. Also ja, ich würde sagen, man müsste Tennis mit einem Flummi, aber dann auf einem, ich sag mal, 16 mal so großen Spielfeld spielen. Das wäre interessant. Du kannst dann halt nicht, denn du hast keine Schlägerbewegungen mehr. Und das, was den Tennis so attraktiv macht, wie stöhnende Frauen. Du hast einfach nur Leute, die den Schläger hinhalten und du kannst ja nicht so durch. Du kannst ja trotzdem noch draufschlagen. Ja, du kannst dich durchballern. Aber klar, Flummi, dann ist ja ganz schnell. Flummi doch weg. Hä? Nein, du musst ja zielen. Eben, und der andere muss. Da kannst so du nicht draufballern. Flummi spielt doch viel zu schnell von irgendwelchen weg. Ja, genau, ja, aber du willst doch, dass er schnell ist. Du willst aber ja gewinnen. Das ist ja so, als würde ich sagen, beim Tennis darfst du aber nicht hart schlagen. Mit jemandem, der Leistungsklasse 14 war, der 7 Jahre lang lebenslang Profi-Tennis gespielt hat. Nein. Aber ich war zumindest in so einer Rangliste, da war ich nicht besonders gut und auch so eine Also im Internet hast du dich einfach in irgendeine Liste eingetragen. Ja, ich war alphabetisch sortiert. Naja, ich habe lange Tennis gespielt. Und wenn du beim Flummi durchschwingst, hast du keine Chance, dass der jemals woanders hinkommt. Wie, woanders? Benutzt die deutsche Sprache, auf den anderen Platz, auf das Feld, was du anvisierst. Warum? Du kannst es doch zielen. Aber dann kann der nicht zurückschlagen. Willst du ja, aber das ist nicht dein Problem. Aber der Sport ist doch dann langweilig. Du willst doch, das ist ja so, als würdest du sagen, du verbietest beim Tennis einen harten Schlag, weil das ja, dann kann der andere ihn ja gar nicht erreichen. Nein. Das ist nicht mein Argument. Mein Argument ist, wenn ich draufschlage, gut, dann habe ich vielleicht den Punkt, der Gegner kriegt den Ball aber nie in seinem Leben und das Spiel ist boring. Sobald der Ball hat die perfekte Stärke, damit ein cooles Match entstehen kann, was spannend ist, wo es um Technik geht und nicht, wer den ersten Schlag hat. Also der Sport ist nicht optimiert. Er ist nicht so krass, wie er sein könnte. Ich habe zum Beispiel die Frage, was optimiert für dich heißt. Ja, ne? Das ist natürlich die Frage. Also ja, so schnell wie es geht. Nein, möglichst flinke Bälle. Unterhaltsam. Weil dann könntest du, ja, aber möglichst unterhaltsam wäre auch, dann könntest du auch, der Boden ist Lava. Also das ist tatsächlich unterhaltsam. Lava. Das wäre unterhaltsam. Für jemanden, der es guckt, fände ich es unterhaltsam. Ja, aber wer bestimmt das? Gladiatorenkämpfe sind bis heute hands down beste Sportart. Ja, aber wenn ich jetzt sage, hey, mir würde Fußball mehr Spaß machen, wenn die Tore größer werden, dann sagt der Unterhaltsams Schiedsrichter sagt, nein, das wäre nicht unterhaltsam. Ja. Wer legt das denn fest, was unterhaltsam ist und was nicht? Ist der unterhaltsam. Ich kriege ab und zu ein paar Formulare. Neulich kam die Idee, irgendwie den Schiedsrichter beim Tennis noch ein bisschen höher zu setzen. Das fand ich gut. Das ist lustig. 10-mal so. Das fand ich hilarious. Habe ich gesagt, ja, klar, easy, kein Problem. Ich frage mich ja wirklich, wie das passiert ist. Hat da irgendwie mal jemand, der eigentlich in seinem nebenbei noch Jäger ist, irgendwie das machen müssen und dann hat er seinen Jägerhochsitz mit dahin genommen? Ich glaub, das optimal. Dann zwei Klappen so, mit einer Fliege. Eigentlich da hinten ist dieses Reh, was ich unbedingt schießen will und ich muss ja auf dieses Spiel aufpassen, ich nehme jetzt einfach meinen Hochsitz mit und dadurch ist es passiert und dann irgendwann ist es zu Plastik geworden. Oder hat das mein Baby gemacht und das war so ein ganz hoher, kennt diese Plastik, ja, diese Plastikhochstuhl im Restaurant zum Beispiel. Ja. Und, warum sitzen Babys höher? Also, warum sitzen Babys nicht genauso am Tisch, dass die quasi die Ellenbogen mit dem Tisch abschließen, wie normale Menschen? Das wäre eigentlich perfekt. Babys sitzen noch höher. Das stimmt. Und haben ihren eigenen kleinen Wahrscheinlich, Tisch. Damit die Eltern sehen können, was die Babys machen. Na, unterm toll. Tisch. Ja, ich habe auch mal den Satz gehört, ich weiß nicht wo, aber dass ein Schlag mit einem Boxhandschuh mehr Schaden anrichtet als ein Schlag mit der Faust. Okay, das glaube ich nicht. Also, und das stimmt nicht. Also, da sind wir uns einig. Er ist ja weich, der Handschuh. Eben. Da sind wir uns auch einig. Okay. Also, gut, nur dass wir auf einer Seite sind. Natürlich die Frage, was jetzt mehr Schaden heißt. Vielleicht kann ich ja dadurch, dass meine Hand. Also, ich habe schon einmal in meinem ganzen Leben einem anderen Menschen ins Gesicht gehauen. Aha. Mit der Faust. Creep. Es tat. Du bist Richtung so Creep unterwegs. Weh, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Aber so richtig volle Lotte oder Nein, was? Nein, ich habe. Also ich kann, ja, mit so ungefähr 21 km/h vielleicht. Aber jetzt gemessen an deiner Fähigkeit, wie viel Prozent deiner Kraft hast du reingelegt? Die Hälfte. Also ich hätte noch mehr drauf. Aber warum bist du sauer? Also du bist so sauer, dass du ihn schlägst, aber so sauer, dass du nur mit 50% schlägst. Weil ich mich nicht getraut habe. Wie sauer warst du? Was ist passiert? Die haben meine damalige Freundin geärgert. Was war das jetzt für ein Geräusch? Nee, ich muss sagen, also geärgert. Ich fand die Wortwahl lustig. Ich meine, es klang so, als ob du im Kindergarten warst und die haben die ganzen Legosteine weggenommen. Was haben die gemacht? 7. Klasse, glaube ich, 7., 8. Klasse, irgendwie sowas. Also ich war wirklich nicht alt. Ja. Und dann habe ich den halt, und der war auch einfach ein Arsch. Also es war halt auch einfach so ein klassischer Bully. Ja. Und ich dachte mir, ich war immer sehr klein, jetzt bin ich nicht mehr klein, und ich war immer sehr klein, also einer der Kleinsten. Da war ich gerade so in der Pubertät und war groß und dachte mir, ja, ich bin jetzt halt größer als du. Und dann habe ich ihn gehauen. Und es tat wirklich richtig weh, weil ich habe genau auf den Wangenknochen getroffen. Und es tat mir wirklich an meinen Knöcheln, also an meinen. Sind das hier die Knöchel? Ja, oder nee, das durchaus. Nee, das ist da unten. Sind das alles? Und was sind das hier? Ballen. Fingerballen. Nein, Ballen. Das Ballen hier meine ich. Ja. Das sind doch die Knöchel. Wenn ich jetzt das ich glaub, hier mache. Technisch gesehen hat jeder Finger drei Knöchel dann eigentlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, Gelenk, Fingergelenk. Ja, aber wo ist der. Warte, heißt es Fußgelenk oder Fußknöchel? Ich bin immer noch. Stefan ist bei der Matratze immer noch. Ja, ich bin immer noch faszinierend. Okay, und hat es funktioniert? Hast du ihn in die Flucht geschlagen, den Rüpel? Ja, oder? Ja, schon. Ja? Also ich habe kurzfristig schon, aber danach hat er von die Angst, dass er zurückschlägt. Ne? Ah, das ist doch. Ja, also ich habe ihn auch gehauen, bin auch einfach, also ich habe quasi gehauen und in der Bewegung habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Sehr aber gut. Aber ich weiß, dass sie dann auch sich zusammen so gerottet haben und es hat auch geklingelt und die Stunde und die Pause war irgendwie zu Ende. Also, aber es war Story auch, Ende. Also Endcredits kamen. Ja, es die Endcredits kamen. Das war Story Ende, denn dann am Ende kam ein noch bulligerer Bully. Next Level. Genau, Next Level quasi. Und der war auch ein Kopf größer als ich und kam nach der Schule auf mich zu in einem sehr schnellen Schritte. Quasi gerade als die Stunde, also als die letzte, als ich aus der Tür rauskam, mein Schnitt. Hopserlauf oder also wie was? Schon Sprint oder? Einfach. Weil diese Fußballläufe, die so mal so seitlich gehen, aber sehr schnell. Dieser Krabbengang, gehen. Ja. Krabbengang. Oder so zwei Schritte vor, eine zurück, aber richtig schnell. Ey, richtig schnell. Nee, so, ja. Auf jeden Fall, also einfach schnell, so schnell wie diese Schnellläufer, die aber nicht laufen, sondern gehen. Ja. Diese walken. Genau, walken. Nee. Ich würde so gerne das Ende der Story erfahren. Bei Walken sind nie beide Füße in der Luft. Ja, auf jeden Fall so. Also wie viele Füße waren in der Luft? Nee, ich glaube, entweder war das die Regel bei Walken oder lauft maximal bescheuert. Also ich glaube, das Ergebnis ist das gleiche. Vielleicht haben auch zwei so debattiert und das war am Ende dann. Wahrscheinlich. Also er kam auf jeden Fall, er kam auf dich zu. Genau, schnell und ich war sehr verängstigt. Ich bin rückwärts dann quasi vor ihm weggegangen. Das sah noch lächerlicher aus, weil ich hatte halt einfach Riesenschiss, weil er sah auch sehr böse, also mit böses Gesicht aus. Ja. Ja, es war kurz nach Sport, soweit ich weiß, weil ich hatte nämlich noch meinen Badminton-Schläger in der Hand. Ja, hallo! Ja, und ich dachte perfekte auch. Perfekte Situation. Ja, hau ihn um. Da dachte ich die ganze Zeit auch. Ich spiele Badminton mit ihm dann jetzt. Mit einem Fordere ihn heraus. Er muss annehmen. Er muss die Herausforderung annehmen. In einem spannenden Duell der Badminton heraus. Pardon, Federball. Und er hat halt gesagt, ja, leg dich doch das nächste Mal mit jemandem in deiner Größe an, obwohl er auch einen Kopf größer war als ich, wie ich schon einen Kopf größer als der davor war. Also schwierig, jemanden in seiner Größe zu finden. Ja. Und der hat jetzt, weil du gegen den Bully-Code verstoßen hast, kam er auf den Platz und sagt, einfach, Freundchen. Das war auch ein Freund von dem Bully, glaube ich. Und dann hat er mir ziemlich deftig eine gescheuert. Aber nicht mit der Faust, sondern mit der flachen Hand. Ich weiß nicht, ob ich darüber wirklich glücklich bin. Dann nochmal. Und die ganze Zeit dachte ich mir, warum hau ich ihn nicht? Und dann bin ich abgehauen. Also rechts, zwei Ohrfeigen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder rechts, links. Beim Verhör oder was? Ich glaube rechts. Was willst du da raus? Das ist eine ganz, ich finde das nicht eine ultra merkwürdige Situation. Jemanden zweimal eine zu scheuern mit der gleichen Hand. Nein, er hat mir eine gescheuert und dann geredet, so auf mich eingeredet, du dummer, ne? Ah, ja. Hier Beleidigung einfügen und dann hat er mir noch eine gescheuert. Ich glaube, ich fände es unglaublich schwer, die Distanz richtig einzuschätzen. Weil du willst nicht. Aus Versehen nur die Nase. Ja, du willst nicht zu kurz für so ein. Du willst aber auch nicht so einen richtigen. Weil irgendwann wird es ja dann. Also dann kommt der Handballen ins Spiel und dann schlägst du den ja richtig. Ja. Ich glaube, instinktiv oder irgendwann willst du so mit dem Ellbogen gegen den Kopf. Ja, irgendwann bist du in der Umarmung. Dann geht's wieder. Aber da davor. So, dazwischen ist so eine. So eine, ja, ja, die Todesregel. Boxen immer mal. Ich gucke selten Boxen, bin mal fasziniert, wenn ich das sehe, irgendwie abends. Aber es ist sehr viel, es ist 50% Kampf, 50% Umarmen. Weil ihr dann immer zwischendurch. Immer Aussöhnung wieder. Und dann der Richter. Ich meine das nicht so. Ich dachte auch nicht so ganz sicher. Ich dachte immer, der Richter will die dann auseinandertreiben. Aber der will dann, dass die sich wieder schlagen. Das ist ja lustig. Wenn die es dann umarmen und dann so angeklammert haben, dann zieht der sich wieder auseinander, damit sie sich wieder schlagen können. Aber ich bin mir tatsächlich immer unsicher, ob dieses Umarmen ist. Quasi, ist Taktik. Das was Taktisches? Ja, Taktik. Ich dachte ganz oft, also ich der andere so kann oft, ich nicht schlagen, Alter. Ich tue jetzt nicht so oft wie Stefan, der jetzt schon zum zweiten Mal das Boxthema angefangen hat. Oh, neuer Stefan, neue Phase. Ja. Neue Boxphase. Yes. Ich gucke jetzt nicht so oft Boxen, aber immer wenn ich so irgendwelche Ausschnitte sehe, dann, und dieses Umarmen, bin ich mir nicht sicher, okay, ist es jetzt irgendwie was Taktisches, damit der andere nicht mehr zuhören kann, oder ist es so, ja, okay, tut mir leid für den letzten Schlag. Weil das könnte beides sein. Ja, ja. Weil die haben auch immer so einen exakt gleichen Gesichtsausdruck. Mhm. Weil ich glaube, das müssen sie sich auch antrainieren, dass sie nicht mehr böse gucken, wenn die einschlagen. Das ist Pokerface, dürfen sie sich anmerken lassen, was ihnen weht. Boxingface. Das stimmt. Ich glaube, das ist so ein PR-Ding einfach, dass der Marketing sagt so, hey, wir wollen, dass du noch Orangensaft verkaufen kannst nach dem Match. Mhm. Also schlag den jetzt nicht zu blutigem Brei, sondern lass auch mal irgendwie so eine zärtliche Geste mit einfließen. Ja, irgendwie so, mal irgendwie so ein High Five oder sowas. Einfach damit sowas zwischendrin ist. Gibt es Boxen für Kinder? Gibt es also weiß ich nicht. Direkt nächste Idee. Mhm. Gibt es Boxen mit Kindern? Also sprich, ich kämpfe gegen Kinder. Ja. So ein Mixed Group. Ja, genau. Boxen so auch Group. Gegen Frauen. Weiß ja, auch gegen Frauen, aber also gegen Kinder fand ich jetzt eher interessant. Also quasi. Dann reden wir darüber. Wie du willst. Nein. Du hast mal. Also einfach gegen mehrere Kinder quasi. Das ist so ausgeglichen, dass man so sagt, okay, Florentin hat eine Stärke von einem Kind, exakt einem anderen Kind. Einem dicken Kind. Nein, nein, nein, man die Dicke von einer Dicken. Ja. Nee, und zwar, dass man quasi so eine Skala von 1 bis 1.500. Und Florentin hat eine Stärke von 8, ja. Stefan von 12 und ein Kind von 3. Und dann kriege ich noch 4 Kinder. Genau, dann kriegst du 4 Kinder und so weiter, dass es so aufgewogen wird. Sorry, und dann andere kurz. Kriegen dann halt, wo die eine ungerade Zahl haben, kriegen dann halt 3 Kinder und ein Säugling oder ähnliches. Ganz kurz Breaking News, Leute. Mach die Breaking News Musik. Ich habe gerade Alphabet gegoogelt, ne, weil ich immer noch, also das war schon länger her, eben bei der Story, als wir gerade darüber gesprochen haben, und eben geht mein Auge so rüber, um nochmal auf mein Bildschirm zu gucken, wo ich immer noch von damals Alphabet gegoogelt habe. Und tatsächlich ist es was passiert. Also Alphabet wurde zu Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, und es ist Folgendes passiert, gerade in der Welt. Kenia. Googles Internetballon sorgt für Massenauflauf und zerstörte Felder. Bauer will Alphabet verklagen. In Kenia ist dieser Google-Ballon abgestürzt. Warte, sind wir jetzt gerade im das Podcast-UFO-Podcast oder im Gute-Arbeit-Impro-Podcast? Moment, also, das Podcast-UFO-Podcast. Meinst du mit Ballon jetzt sowas wie eine, also sowas wie eine Finanzblase, ja, oder einen echten physischen Ballon? Jetzt, warum schwebt über Kenia ein Google-Ballon und was macht er da? Also was ist ein Google-Ballon? Nee, die wollen Internetzugänge in fremde Gebiete bringen. Mit einem Ballon. In dem Ballon ist das ganze Internet. Aber der Internetballon ist abgestürzt. Und dann, ja, und kann Bing den nicht einfach abschießen? Da ist unten so ein Router dran. Ja. Unten haben sie so einen Router und dann ist er jetzt abgestürzt und hat für ein zerstörtes Feld gesorgt. Lest euch da mal rein. Das ist keine gute Nachrichtensendung. Aber ich bin dafür, dass wir zumindest manchmal so ein bisschen Breaking News reinbringen. Aber zum Thema am Arm. Ich weiß nicht, 2018 auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber der Weltrekord in den meisten Umarmungen wurde ja gebrochen letztes Jahr. Von deiner Mutter. Oh, an Weihnachten. Nee, schaut euch auf YouTube mal ein Video an. World Record Most Hugs. Es ist ein absolut interessantes Video. Absoluter Hochleistungssport, athletische Maximalleistung. Aber in einer bestimmten Zeit. Oder? Richtig, in einer gewissen Zeit. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich dachte jetzt einfach nur also generell. Die schnellsten, ich glaube, es ist in einer Minute. Ach so. Die meisten Umarmungen in einer Minute. Schaut es euch an. Da ist auf jeden Fall ein Visionär. Es verliert seinen emotionalen Reiz auch, die Umarmung, oder? Die letzten 20 kommen nicht mehr so gut weg emotional. Ist es noch weit weg von sich schlagen? Dann auch? Schaut es euch an, also ich sag nur, es ist ein Mann, eine Vision, die er durchgezogen hat, und er hat sein Lebensziel erreicht. Er hat diesen Weltrekord gebrochen mit den meisten Umarmungen. Das war mein Video der Woche. Cool. Ja, apropos, ich kann jetzt mal aufklären, was es hier mit auf sich hat. Du schreibst WhatsApps an dich selber, genau, als Notizfunktion. Genau, weil ich. Frage: Warum nimmst du nicht die Notiz-App, die dafür vorgesehen ist? Wenn du sie findest. Stefan aus Osterode in 20 Minuten die Notiz-App auf dem Handy des 300-Dollar ärmeren Mannes finden? Top die Wette Geld. 20 Minuten ab jetzt. Stefan hat noch nichts gefunden. Abbruch? Okay, okay. Stefan liegt mit rotem Kopf auf dem Boden, er bewegt sich nicht mehr. Wir müssen abbrechen. Zittert noch, seine Hand zittert noch. Ja, habe ich nicht gefunden. Also mein Handy hat einfach keine Notizfunktion. Das ist leider der sehr. Ja, also das ist einfach der Klimax der Story. Gut, cool. Und okay. Genau diese Notizsache hat mich daran erinnert. Also hat mich nicht daran erinnert, sondern habe ich nach dem benannt, was ihr beide mich gelehrt habt. Also Florian. Ja. Und Stefan. Steffen. Was ihr beide mich gelehrt habt, nämlich, das Leben ist kein Podcast. So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und zwar bin ich darauf gekommen, es ist jetzt nicht so lustig, was ich jetzt. Du, wir können gerne auch mal tiefer in deine Geschichte hineingehen. Und zwar, also es ist eigentlich nicht so. Also es ist auch nicht wirklich tiefsinnig oder philosophisch oder interessant. Wollen wir einfach eine andere Geschichte erzählen? Nee, also und zwar, ihr greift ja oft Themen auf oder, also. Ihr redet ja über Sachen und also ich weiß nicht. Nee, wir greifen Themen auf. Das sind schon. Dankeschön. Beim Namen. Ist das ein Lob? Ihr redet ja über Sachen. Also, das ist richtig. Ihr redet in Mikrofone. Das stimmt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das sehe ich nämlich gerade. Eigentlich bin ich auch nur deswegen gekommen, um das zu überprüfen. Nein, und zwar Oft kommt ein Thema dadurch, dass einer von euch irgendwas erzählt, zum Beispiel, mir ist aufgefallen das. Mhm. Oder ist es nicht so das? Oder mit einer Anekdote oder einem Gag oder was auch immer. Dann greift der andere das auf und ihr redet darüber und es entsteht ein fulminanter, also ein mittelmäßig bis fulminanter Podcast daraus. Wow, danke. Im Leben unser Geheimnis. Funktioniert das leider nicht so ganz, denn ich habe, das muss ich zu meiner Schande gestehen, oft schon Geschichten, die ihr hier erzählt habt, als meine eigenen ausgegeben. Sehr gut. Bei Freunden, weil ich einfach, weil mir, also ihr sagt ja immer, ach, uns passiert ja gar nichts und unser Leben ist langweilig. Mein Leben ist tatsächlich langweilig, mir passiert wirklich nichts, zumindest nichts, was interessant genug wäre, um es meinen Leuten zu erzählen, die ich neu kennenlerne. Und dann erzähle ich immer, dass mir irgendwas passiert ist. Und oft erzähle ich nicht nur Geschichten, also das ist eigentlich das meiste, dass ich irgendwelche Geschichten, ach, das ist letztens, meistens sage ich, einem Freund von mir passiert oder auch mir, sondern oft irgendwelche Gags, die zu lustigen Themen oder interessanten Unterhaltungen zwischen euch geführt sind, greife ich auf, bringe die in eine Runde und dann irgendjemand, hä, stimmt doch gar nicht. Und dann ist das vom Tisch. Und dann tatsächlich, das fällt ja auf. So rede niemals mit Leuten, die mehr Ahnung haben. Das ist gut. Ja. Nein, weil wir beide haben gefährliches Halbwissen von Dingen. Ja, natürlich. Also das, ich habe auch Halbwissen von ungefähr all, also, kann, ja. Aber das ist nicht mal unbedingt das Wissen, sondern auch so diese Haltung. Und das fand ich sehr interessant. Das ist mir irgendwann so nach 6 Jahren, nachdem ich seit ich einen Podcast höre, aufgefallen, dass ich das einfach nicht mehr machen kann, dass Leute nicht so auf Dinge reagieren, wie es in einem Podcast passiert. Und das ist, ihr seid ja da nicht die Ausnahme. Es ist ja eigentlich oft in einem Podcast, dass ein Thema von einem der Gesprächspartner angesprochen wird und der andere greift es dann auf und daraus entsteht dann ein Gespräch. Und dahingehend habe ich diese Notizgruppe. Was ich finde vor allem das gerade gut, dass man dann bei WhatsApp sich selber schreiben kann, weil jeder kennt das, aber mit auf Partys zu sein und dann ist man alleine in der Ecke und hat sein Getränk in der Hand und man grüßt kurz den Gastgeber und dann kennt man halt niemanden mehr und man guckt sich in der Ecke um und man klopft sich auf die Oberschenkel und so und dann das Handy rauszunehmen und mit sich selber zu schreiben, ist schon ganz schön gut. Ja, also kennt ich mache das auch sehr häufig, weil ich da halt, ich habe bestimmt, ich glaube, 6 Notizgruppen. 6 Konversationen mit dir selber. Ja, also ja, du kannst dich nicht selbst anschreiben, sondern nur eine Gruppe eröffnen mit jemand anderem, den dann rausschmeißen und dann noch mit dir selber schreiben. Sehr gut. Und das habe ich jetzt schon 6 Mal gemacht. Auch mit dem gleichen Freund, ja. Der immer sauer wird. Aber ich habe sie nach dem 3. Mal dann erklärt, warum ich das gemacht habe, weil sie hat mich die ersten 2 Male noch gefragt und hat gesagt, ach so, ja, ich mache das übrigens, weil ich mir selbst schreiben kann. Aber man kann eine Gruppe aufmachen mit einer anderen Person? Ja, natürlich. Nee, nicht also, natürlich, weil du das ist ja eine Konversation Gruppe, mit der aber Person. Aber du kannst ja auch eine Gruppe mit 2 anderen Leuten aufmachen. Ja, genau. Ja, und dann einer rausschmeißen, oder nicht? Das wäre total dumm. Das, dann das darf man nicht. Natürlich macht das Sinn, aber direkt mit einer Person ein anderes Gespräch aufzumachen, macht da keinen Sinn. Naja, also das habe ich aber auch schon mit Leuten gemacht, mit einer Freundin hatte ich, glaube ich, 6 Gruppen und die waren alle unterteilt in dringend, in eins war halt die normale Gruppe, wo wir normal schreiben. Flirt. Genau, Flirt hatten wir auch eine. Das muss schon alles sein. Auch, genau, ja. Das hatten wir dann alles so. Und so konnten wir auch, das war irgendwann so genial. Wir konnten irgendwann mehrere Unterhaltungen gleichzeitig führen. Mhm. Weil jetzt seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder einem Jahr, kann man ja auf bestimmte Nachrichten antworten. Ja, ja. Aber das ging ja nicht schon immer. Nee. Und deswegen wusste man nie, so wenn man jetzt 6 Nachrichten, so zum Beispiel, okay, was essen wir heute, wann treffen wir uns und wer kommt noch alles? Okay, das sind jetzt Antworten, worauf offensichtlich Antworten Sinn machen. Aber zum Beispiel sowas wie, hast du schon das Bad geputzt? Bist du noch zu Hause? Oder hast du schon was zu essen gekocht? So, und dann, ja, nein, ja. Also das erste Jahr, also, ne, und dann, du weißt ja auch nie, wie die Nachrichten angekommen sind. Ob vielleicht bei der einen Nachricht Funkloch war und die andere ist auch schon angekommen oder ähnliches. Und dann haben wir so halt mehrere Konversationen gleichzeitig geführt. Und ich fand mich damals schon sehr visionär, revolutionär, ja, bis dann halt diese Antwortfunktion von WhatsApp kam. Aber das fand ich schon sehr geil. Weil wir haben dann tatsächlich manchmal 3 bis 4 Chats gleichzeitig geschrieben und haben immer über andere Sachen geschrieben, je nachdem, wenn es um ein anderes Thema ging. Cool. Kennt ihr das so, weil du gerade gesagt hast, auf Partys, man ist verloren so ein bisschen. Und also zum Beispiel sowas irgendwie Taufe oder Hochzeit oder sowas. Und man ist eine ganz große Gruppe, man muss da sein. Und dann geht man auf die Toilette und betritt diesen Raum und denkt sich so, ah, ja, hier... Hier, ja. Das Toiletten, ist mein Reich. Hier geht's mir gut. Hier bin ich zu Hause. Ey, und bleibt ihr dann auch manchmal länger auf der Toilette? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich gehe alle 10 Minuten. Und ich denke mir so, das erste Mal auf einer neuen Location, Taufe oder so, danach wird noch gegessen. Und das erste Mal in Toilette, ist es so ein bisschen wie eine neue Wohnung. Guckt sich um, so eine Art. Wie eine Wohnung für die nächsten paar Stunden. Genau, es ist so ein bisschen so, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Genau. Ja. Das ist mein Raum. Hier gucke ich mir auch mal ein Porno auf dem Handy an, ohne dazu zu masturbieren. Hier mache ich innerlich den Hosenknopf auf. Genau. Hier lasse ich ein bisschen meinen sozialen Schild fallen. Und hier bin ich selbst ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Man guckt sich auch mal ein bisschen um, so wie ist diese Toilette aufgebaut. Ja. Kabinen sind ja immer unterschiedlich aufgebaut. Ja, ja okay, wie viel Platz hat man? Kabinen sind natürlich schon was ganz anderes. Also irgendwie auch so, keine Ahnung, Restaurant. Irgendwie so ja, Taufe, ich habe ja gesagt, du machst einfach nur zuhören. Ich habe ja gesagt, Taufe oder Hochzeit und danach geht man noch Taufe schön Schmaus. Sehr konkret und auch. Wenn, also zum Beispiel, je nachdem kann jetzt auch eine, ich weiß nicht, ist es jetzt eine katholische Taufe oder eine evangelische Taufe, je nachdem. Wird man eigentlich nur bei den Christen getauft? Nee. Wird eigentlich irgendwas mit dem Kind bei den, ich darf es nicht falsch sagen, Muselmanen? Nee, weiß ich nicht. Ich habe nämlich in der Schule mehrfach, ich glaube 2 oder 3 Mal auch so sehen, Islamisten gesagt. Ja. Weil mir das Wort für Moslem nicht angefallen ist. Nee, weil das Wort auch geläufiger ist. Ja, mal ganz im Ernst. Nein, nicht nur das, sondern es macht ja auch viel mehr. Also klar. Also, hat er das gesagt? Also es stimmt, weil es ja mehr in den Medien ist. Das 2018 wird hot. Aber es kommt ja auch von dem Wort Islam. Also die Religion heißt ja. Wir Islam. Verstehen alle das wir Problem. Alle, also, wir alle hatten das Problem schon mal. Ja, ja. Beschissene Kacke! Ja. Nee. Wo war ich? Ach genau. Taufe. Zwar, Taufe. Ja, es gibt Bar Mitzwa im Judentum. Es gibt die Beschneidung bei Moslems. Du verwechselst da gerade was. Und außerdem ist die Bar Mitzwa ja auch erst, wenn du 12 oder 13 bist oder 14. Ja, ich überform die nicht. Ja, aber das meine ich ja, weil ja, die Taufe ist ja beim Christentum dafür da, um dich in die Religion sozusagen, hier das heilige Wasser, und deswegen wirst du jetzt zum Christentum. Unabhängig davon checke ich schon mal nicht, dass Jesus ein Jude war, aber er ist Christus. Und dann gibt's noch die sagen, die sind Juden und sagen, ja, wir sind aber trotzdem Juden geblieben. So, wir bleiben bei den Prequels. Ja. So, wir sind die Prequel-Religion. Ja. Klar, es gibt noch irgendwie 7, 8, 9 Episode, aber wir sind die Alten. Ja. Und die Christen sagen so, ey, wir finden es alles mega geil, was damals passiert ist. Und Jesus war Jude. Und die Moslems sagen, die Bibel ist zu lustig. Ja, aber wow. Einfach, dass es auch so die Prequel-Religion gibt, die einfach sagt, so, wir bleiben dran. Das ist genau, wie man heute noch jemand an Zeus gehört, die einfach sagen, so, nee, ja, die hatten es damals schon recht. So. Das habe ich mir auch letztens überlegt. Wir hatten nämlich in der, ich mache gerade eine Ausbildung, habe mir in der Schule. Worin? Mediengestalter Bild und Ton. Mhm, cool. Ja, danke. Und da haben wir in der Schule das Fach, es heißt zwar Politik, aber es ist mehr so Gesellschaft, Philosophie, alles zusammen. Wir diskutieren halt über alles Mögliche. Und da haben wir irgendwann über Entstehung geredet, über Entstehungsgeschichte. Und der Lehrer hat halt nur gefragt, er wollte halt darauf auf den Urknall hinaus, so, er hat gefragt, was ist so die most common Schöpfungsgeschichte? So, und da haben halt viele gesagt, ja, hier irgendwie. Also er hat erst nur gefragt, glaube ich, was ist die Schöpfungsgeschichte? Und dann hat halt eine Schülerin, die total der Freak, also nicht Freak, total der Nerd, also so sehr, die ist halt sehr in der, ich glaube, es war griechische Mythologie oder die römische. Es ist das Gleiche, nur mit anderen Worten. Die ist sehr gleich, ja. Er hat auf jeden Fall davon die Schöpfungsgeschichte mit hier Krautus oder so, Kronos, der irgendwie Kronos gemacht hat, erzählt und so total detailliert. Und ich dachte mir so, das ist ja so interessant, wenn ich jetzt zu einem gläubigen, also zu einem wirklich gläubigen Menschen, zu einem gläubigen Christen, Juden oder Moslem oder was auch immer gehen würde und sagen würde, ja, hey, was hältst du denn von Christen, Juden? Dann würden die sagen, ja, ist nicht meine Religion, aber die sind ja gläubig. Aber wenn ich sagen würde, was hältst du denn von jemandem, der an die griechische Mythologie glaubt, dann würden doch voll viele sagen, ja, das ist doch total bescheuert. Ich würde sagen, es ist mega cool. Ich finde es auch mega cool, aber ich meine, so ein gläubiger Christ sagt doch, das ist doch komisch. Ey, wie glauben an einen Typen, der in Sandalen durch die Wüste gelaufen ist und man weiß nicht genau, er hat diesen Blinden geheilt oder war es doch ein Assistent von ihm oder so, man weiß nicht. Aber so, das ist halt alles so strange. Und dann gab es halt diese eine Religion, wo es den Gott des Krieges gibt. Ja. Mars, den kann man so angucken im Himmel, den sehe ich da, Gott sehe ich nicht. Hast du wirklich schon Mars gesehen? Klar. Ich glaube sogar, dass technisch gesehen Jesus nicht mal auf dem Wasser gelaufen ist, sondern irgendjemand wurde von einem Boot geschubst und dann konnte der über Wasser laufen und Jesus hat so gesagt, so, ja, das war übrigens ich. Jesus hat ein Foto gemacht. Ich glaube wirklich, dass es nicht Jesus so... Jesus hat sich reingeschobt in das Foto. Was der hat später behauptet so, ich war by the way, dabei. Falls ihr euch fragt, wie das sein konnte, das war ich. Ich glaube, es war Vater Morgana. Oh, krass. Von Vater Morgana, wo so ein Fluss in der Wüste zu sehen ist und er stellt sich so drauf und sagt so, wow, oh, seht ihr das? Lauf mal hin, nicht da. Oh, Alter, das war eine geile Zeit. Wie geil Jesus. Die Zeit gewesen sein muss, mal, als man keinen Plan von gar nichts hatte. Mhm. Und man dachte sich so, Blitz, what the fuck, Alter, Blitz. Und heute so, oh, interessiert mich nicht, kann ich auf Wikipedia nachgucken. Aber damals, Blitz, hallo? Ein Blitz? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist einfach, die, genau, Zeus, auch cooler Charakter. Vor allem, das ist die griechische und römische, ich weiß auch nicht genau, wo der Unterschied ist, aber die Mythologie ist einfach wie so eine große Soap. Weil erstmal haben alle haben mit allen was. Und dann diese ganzen, das geht dann auch so Forrest Gump-mäßig in die richtige Realität rein mit Troja und so einem Kram. Stimmt. So, ja, das geht dann, das spielt ja so rein, man weiß nicht, was Realität ist, finde ich der Forrest Gump-Effekt so. Und dann gibt es dann die Andromeda und Agamemnon und die Helena und diesen Halb Gott und der ist Achilles, ist der, der in der Ferse sterben kann. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Doch nicht so ein Supergott, aber dann geht es halt so da rein. Das aber macht Spaß. Das ist so in der Bibel auch so, da gibt es ja auch dann hier Jesus, ist ja auch ja, als historische Figur und so, dass diese ganzen Völkerwanderung also auf der Bibel und so. Spielt ja, in der Bibel spielt ja alles auf der Erde, prinzipiell erstmal. Spielt ja alles auf der Erde. Also es gibt ja keinen, es gibt ja nicht das Kapitel. Es gibt ja auch so ein paar Himmelsszenen, wo klar, Interior Himmel und dann halt so Gott und Ezekiel oder so. Interior Himmel, so Light Jazz läuft im Hintergrund. Welche Musik läuft in der Hölle? Ich würde jetzt Death Metal, das ist wahrscheinlich nicht das naheliegendste. Ja. Sorry, ich weiß, ich bin noch nicht, also ich bin noch nicht auch drin. Ich wollte auch gerade sagen, ich dachte du, ach deswegen wurde, na, ich will es nicht ansprechen. Deswegen wurde gute Arbeit gekriegt. Ja. Danke, Stefan. Ja, sorry, ich hatte halt nicht so gute Ideen mehr. Irgendwann war ich erschöpft. Ja. Wir haben, ich finde Alexas so lustig. Wir haben dann tatsächlich... Jetzt Menschen, die Alexa heißen? Nein, oder diese Geräte, die Amazon Echoes. Ja, ja. Tatsächlich kann man, das ist das Lustigste, ich kann darüber herzhaft lachen. Hast jedes du so Mal. Eins jetzt? Nein, aber eine Freundin hat das. Und wir haben abends einen Abend bei der verbracht. Und dass der Kommando Alexa spiele Death Metal auf Lautstärke 10 ist der beste Gag aller Zeiten. Ja. Es ist immer lustig, weil tatsächlich, wenn es mit Spotify verbunden ist, findet es spielt immer das gleiche Death-Metal-Lied und dann hat man ja manchmal Pech, wenn du da so eine Death-Metal-Liste anmachst, dass dann nicht sofort so das Death-Metal-lichste Death-Metal-Lied rauskommt. Es wird, Alexa hat da ein Händchen für. Es wird das, was sofort in Takt 1 macht einfach. Aber in Lautstärke 10 ist und das ist die lauteste Lautstärke, was ich auch nicht dachte. Wir haben erst 100 10? Gesagt. Ja, 10 ist gibt also nur kann 1 man denn wenigstens noch Stufen, also sowas wie 1,5 oder 1,1? Nee, 1 bis 10. Das ist scheiße. Nee, es reicht. Nee, erstaunlicherweise also, reicht. Ich dachte auch erst nicht detailliert genug, aber. Nee, okay. Also das Problem, ich habe das so Problem, so dass in den unteren Bereichen, wenn ein Audiosystem, ob es jetzt Kopfhörer oder Lautsprecher sind, im unteren, oder ist ja egal, woher diese Regelung kommt, im unteren Bereich nicht detailliert genug ist, dann finde ich das schwach, weil. Hier kommt der Bild- und Tonmeister. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ihr seid doch hier in der Bild- und Tonmeisterhaftigkeit. Ich weiß nicht genau, wie der Laden hier heißt. Nee, also ich finde es nicht schwach von einem technischen, sondern von einem persönlichen Sinn her, weil ich gerne ab und zu mal auch leise Musik im Hintergrund laufen lasse. Und dann Meistens keine gute Qualität auch. Dass ich so zwischen. Nee, nicht Qualität, sondern dass ich so zwischen. Ich bin bereit für alle Wege. Alle Wege stehen dir offen. Okay. Ich habe auf jeden Fall immer recht. Ja, yeah, klar. Nein, also ich meine nur, dass wenn ich jetzt so leise zum Beispiel beim Arbeiten Musik im Hintergrund laufen lasse, dann ist manchmal eine zu laut, eine Stufe, und die andere ist zu leise. Und ich würde gerne was dazwischen haben. Ich hänge genau bei meinen Kopfhörern hänge ich genau bei einer, zwischen zwei. Das eine, aber das ist auch nicht normal. Ich habe die gleichen Kopfhörer und bei mir, ich habe auch ein Ähnliches. Die du uns nachgekauft hast. Aber dann immer drunter, wenn du nicht entscheiden kannst, immer den tieferen wählen. Ja, prinzipiell schon, aber manchmal denke ich so, aber jetzt gerade kommt so eine geile Stelle, die will ich eigentlich auf diesen Mittellingen. Mach ich auch. Ich mache auch für Lieder manchmal lauter. Für manche Stellen, für tolle Stellen mache ich lauter. Ich hätte am liebsten so unendliche Prozent, dass du so 0,212434,5% der Lautstärke oder was auch immer, dass man so quasi unendlich genau das einstellen kann. Das wäre doch perfekt. Warum ich glaube, das ist das Schlauste, was du jemals gesagt hast. Ohne alles gehört zu haben, was du sagst. Ich glaube, das ist das Schlauste, was du jemals gesagt hast. Ja, ja. Ich glaube, es ist früh genug, um sich festzulegen. Bei mir ist es immer so, es gibt ja oft mehrere Instanzen an Lautstärkeabfrage. Also zum Beispiel, du hast YouTube, dann hast du im YouTube den Lautstärkeregler und dann hast du zum Beispiel noch dein System und deinen Kopfhörer. Mhm. Und bei mir ist immer so, dass die maximal weit auseinander liegen. Immer YouTube ist ganz so ein Millimeter auf angekratzt und Kopfhörer sind auf Maximum. Und dann gehst du einmal auf Vimeo und und du liegst auf dem Boden. Und es ist immer so komplett, ich lebe on edge einfach so. Ich bin bei YouTube dann so zwischen 1 Millimeter und 1,1 Millimeter ist perfekt. Das stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, aber das mache ich auch. Weil, also ich meine, du kannst mir doch jetzt nicht verraten, dass du von deinem Laptop die Lautstärke, wenn du auf YouTube die Lautstärke runterregelst, die dann vom Laptop auch runterregelst. Nein, man lässt die immer auf kompletter Lautstärke. Andersrum, wenn du was ganz leise hören willst, dann machst du die vom Rechner ganz runter und die von YouTube immer weiter hoch und guckst, wie weit du mit YouTube... Ja, zum Beispiel. So, und, also du hast einen Punkt. Du hast ausnahmsweise mal recht. Ja, danke, danke. Also, ja, also ich muss ihm auch zustimmen, finde ich super. Du kannst halt damit auch besser detaillierter Lautstärke einstellen. Ich muss ihm widersprechen, deine Kopfhörer reagieren simultan zu deinem Notebook. Ich wollte auch sagen, also dein... das stimmt, ja. Da kommt auf die Kopfhörer an. Ich habe noch so Kabelkopfhörer, da habe ich dann auch so einen Schober. Wen? Nee, du machst Schiebel. Nein, dein Ohr, Schiebel. Dein Ohr ist manchmal eingesquetscht, das ist das Problem. Du bildest die Lautstärke ein. Aber du gerade, wie Mio meintest, können wir kurz mal die Rangliste machen der seriösesten Video-Plattformen. Weil ich finde, YouTube ist schon cool, seriös. Vimeo ist so das Studenten-YouTube. Ja, das ist Kurzfilm, das ist mir auch, auch was für Bild und Ton. Aber auf der anderen Seite gibt es auch auf Vimeo mehr so Obszönes. Weil es gibt auch schon Richtung Porno. Ich glaube eben, weil ich glaube, die haben nicht so krasse... richtig, ja, das ist deswegen, auch so, ja. Für mich ist es gibt, sehr kritisch. Und der Quatsch. Es gibt aber keine Pornos. Nee, auf aber so es gibt aber sowas, so künstlerische, ja. Arzi, eben, so irgendwie nackte Frau tanzt zeigen. Auf Bühne. Das kannst du halt auf YouTube nicht sehr machen. Sehr zu empfehlen für Masturbationsnächte, die mal ein bisschen exotischer sein. Ja, und wenn guck dir mal ein bisschen auf Vimeo. Ey, Masturbation ohne schlechtes Gewissen, Vimeo. Das sollte der neue... Das Abiturienten masturbieren. Ja, stimmt. Oder Studenten masturbieren. Und jetzt Achtung, Dailymotion. Wir müssen kurz. Dailymotion, finde ich, das ist der Abgrund des Internets. Ja. Da sind wirklich, da findest du Videos drauf, ja, wo man sich fragt, nee, sind die auch auf. Die sind dann oft nicht auf YouTube? Ja, doch. Also ich glaube, Dailymotion ist so dieses. Ist so, shady. Dieses, ja, genau. Ich gucke mich auch so immer um in meinem Zimmer, wenn ich auf Dailymotion bin. Hoffentlich sieht das niemand. Ich meine, es gibt ja oft so unter YouTube-Videos, oh, jetzt bin ich in dieser Ecke von YouTube gelandet oder irgendwie sowas. Live-Leak. Ja, also sowas in die Richtung. Das war falsch, was du gesagt hast. So meinte ich das nicht. Aber ich mache, wenn ich Dailymotion anhabe und jemand in den Raum kommt, mache ich meine Pornoseite an. Und ich, weil ich will nicht, dass Leute sehen, dass ich auf Dailymotion bin. Das ist schon ein sehr alter Gag. Oh Gott, alles klar, okay. Entschuldigung, wow. Also Stefan, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Aber ich meine, bei Dailymotion siehst du quasi die Sachen, die du bei YouTube in dieser dunklen Ecke siehst, aber halt nur was davon. Deswegen ist dann die Frage, ob Dailymotion deswegen viel ab... Also das ist jetzt nur mein Empfinden, ich bin jetzt nicht so häufig auf Dailymotion. Ey, ich habe echt Angst vor der Zukunft. So, ich habe da echt irgendwie... Vor der Wahrheit auch. Ich habe echt... Ich mache mir echt ein bisschen Gedanken. Ja, wegen deiner Steuersache. Aber ich habe schon tausendmal gesagt, es ist nicht so schwierig. Du musst einfach ein bisschen was bezahlen. Vor allem, wie wir gefragt haben, also wir sind denn wirklich, schon nicht, wir sind ja steuertechnisch nicht so versiert. Mhm. Und wir machen auch viele Fehler und wir kriegen auch diese Spendengelder hier. Ist auch, da müssen wir auch drüber sprechen, das ist ganz fragwürdig. Wir verdienen ja auch Geld mit diesem Podcast. Und halt, bitte, da haben wirklich, wir noch keinen Cent bezahlt. Du darfst es schlicht nie erwähnen. Hör auf jetzt! Glaubst du, irgendein Steuerprüfer guckt, dass sie. Und dann sind wir aber hier hingelaufen und wir haben dann gefragt, was war nochmal die Frage? Wir sind dann zu Markus, unserem Controller. Genau, und unsere Frage war, was passiert, wenn ich keine Steuererklärung mache? Ja, genau. Das war unsere Frage. Ziehen die dann das Maximale ab, von dem sie glauben, dass sie es verdienen? Weil Steuererklärung heißt ja auch, dass du die ganzen Quittungen mit einreichst, die du dann wieder zurückbekommst. Du kannst ja sagen, ich will nichts mehr zurückhaben. Nehmt mir, was ihr wollt. Ja. Nehmt euch von dem, was ihr glaubt, was ihr euch zusteht. Und die Antwort haben wir nicht verstanden von ihm. Und nee, so sitzen wir heute die hier. Die Antwort haben wir nicht verstanden. Es war Kopfschütteln und wurden, glaube ich, auch des Raumes verwiesen. Aber einmal, ich habe auch eine... Ihr kanntet die Person schon, oder? Ja, Markus. Das ist hier unser Marco. Aber ich habe auch mal, also von den ganzen Antworten, die man auf eine, wie soll ich mein Leben gestalten, was habe ich nicht verstanden, Frage nicht bekommen möchte, habe ich mal eine bekommen und zwar, oh, du bist ja süß. Und zwar habe ich bekommen auf, wie Versicherung, ich bin doch über die Firma versichert. Oh, du bist ja süß. Oder AKA, als ich gefragt habe, ultra dumm, bei welcher Versicherung ich bin, da sagt, hey, ich dachte, ich bin über hier versichert. Oh, du bist ja süß. Bist ja wo ich dachte, auf den Punkt gegangen und gedacht mir, ich bin viel zu tief schon drin, ich habe verloren. Flash forward, er ist offensichtlich nicht mehr versichert, weil er keine Firma mehr hat. Was machst du jetzt? Naja, ich stecke mir schön meinen Anteil von den $300 hier in die Tasche. Wie teilt ihr das eigentlich auf? Also wie fair? Ich meine, Florentin hat jetzt nicht so viel Input in zum Beispiel die Kommunikation zu mir gesteckt wie Stefan. Oh, das wollte ich jetzt nur mal anbringen, also für die Aufteilung des Geldes, was ja auch 55-45, glaube ich. Ende 2018 fahren wir schön nach Koblenz ins Casino. Ich dachte jetzt, du sagst was anderes. Cool. Was alle und legen sämtliche Patreon-Einnahmen. Nee, wir fliehen in die Spiele. Auf Rot. Ja, das war die Idee. Oder sämtliche Patreon-Aufnahmen der letzten zwei Jahre. Das war meine Idee. Ende 2018. Naja, oder ihr macht einen Poll alles auf Rot. Auf Twitter oder so. Auf Rot oder auf Schwarz. Stimmt, dann sind sie selber schuld, die Deppen, was mit ihrem Deppengeld passiert. Aber das fände ich wirklich lustig, weil, ist auch ein bisschen gemein. Ich hab letztens gestern Abend eine Idee für eine, ich glaube, es war eine Idee für eine Black Mirror-Folge. Die Serie kennt ihr wahrscheinlich? Mhm. Ja. Nee, was? Ist so ein Indie-Projekt. Ja, schon klar. Dann auf YouTube. Und zwar, die Idee war, zwei Eltern wollen ein Kind haben, also nicht zwei Eltern, sondern zwei Menschen, mhm, wollen ein Kind haben, aber können es nicht, weil sie unfruchtbar sind oder was auch immer. Und dann wollen die sich quasi so eine, so künstlich befruchten, hoppala, dann wollen die sich, ja, Popschutz, dann wollen die es künstlich befruchten lassen, aber können sich das nicht leisten. Und dann sagen die irgendwann, okay, dann machen wir jetzt halt ein Crowdfunding da draus. Und dann crowdfunden die das, halt die künstliche Befruchtung, und dann sagen die, ja, okay, und der, und dann sagen die, ja, okay, irgendwie kommt nicht so viel rein, dann sagen wir einfach, die Person, die am meisten spendet, darf den Namen des Babys bestimmen. So, und dann läuft es gut, und dann spenden immer mehr und immer mehr und immer mehr, und immer mehr Namensvorschläge kommen, dann sagen die, okay, dann machen wir jetzt noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel, dann macht man das halt wie ihr jetzt auch, ab $20 darfst du mitbestimmen, auf welches College der geht, ab und so weiter und so weiter, und dass dann irgendwann das komplette Leben von so Patreon- oder Crowdfunding-Usern geregelt wird. Das ist doch eigentlich voll die gute Idee, um an Geld zu kommen. Also quasi, ich meine, nur es würde halt niemand bezahlen. Ich mein, also, was habe ich denn davon? Eben, niemand würde was dafür zahlen. Dass ich, ja, außer man macht halt so eine Trollaktion, dass man halt den Namen sagt, und dann finden sich schon Leute, die sagen halt irgendwie Boaty McBoatman. Kid McKidface halt. Human McHumanface. Ich glaube, wenn dann muss man das so Truman Show mäßig dann sagen, dann läuft die ganze Zeit die Kamera, und wenn ihr so und so viel zahlt, dann so ein Community-Kind. Dann fällt so ein kleiner Hammer auf ihn drauf. Und keine Ahnung. Dann kann man so ein Community-Kind aufziehen. Und dann, wenn man, da muss man halt bezahlen, 1 Euro für Ja, 2 Euro für Nein zum Beispiel. Mhm. Und dann, Moment. Nee, angenommen, irgendwas ist daran verkehrt. Das Kind fragt uns dann, das Kind fragt die Kamera, es ist dann so ein Telepräsenzroboter, der ist dann der Elternteil. Das einzige Wort, das ein 2017 gelernt hat. Nein, das sind diese iPads, die man auf so kleine Segways. Richtig, fährt. So heißen die. iPads, die man halt so an so ein Segway geklebt hat, und nicht Telepräsenzroboter. Das ist das eine Wort, was man nicht benutzen sollte, weil man zu viel weiß dann offensichtlich über das Thema schon. Ja, weil und dann fragt das Kind so, kann ich heute Abend vielleicht bis 22 Uhr bei Lena bleiben? Und dann kann die Community abstimmen, ja oder nein. Also die Community erzieht das Kind. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja, ja, ich wollte gar nichts dazu sagen. Ich nur sagen, das finde ich cool. Also wenn man das einfach eine Community ein Kind gibt, das zu erziehen. Mhm. Klingt besser als die gesamte aktuelle Staffel Black Mirror. What? So, das war's auch schon wieder vom Podcast. Vielen Dank. An den 300-Dollar-Mann, der hart geschuftet hat. So wurdest du übrigens knallhart in unseren Chat-Kombinationen immer genannt. 300-Dollar-Mann. Du hast dich dagegen entschieden an die Kinderkrebshilfe, dagegen entschieden an die Caritas, an Amnesty International. Und hier sind sie alle. Hier sind sie. Hier ist der Flüchtlingschor Ehrenfeld. Gegen die kein Cent bekommen. Nichts. Sondern wir kriegen es. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein Geld. Ja, vielen Dank für den guten Zweck in unsere Tasche. An euch, tut mir leid, aber wir mussten das Podcast-UFO um finanzielle Zwecke ausnutzen. Aber und ich glaube, wir werden dieses Incentive jetzt auch killen. Auf jeden Fall. Nein, du warst der Einzige, der das jemals benutzt hat. Das war ein Fehler. Ansonsten war ein Fehler. Also, ist nicht, also ich war der also Fehler. Du warst der Fehler. Aber ihr seid nicht die ersten beiden Menschen in meinem Leben, die mir sagen, die älter sind. Vielen Dank, dass du da warst. Das war Stefan Tietze. Vielen Dank, und ich, du hast das Nico letzte Wort. Und ihn. Tschüss. Und wir heben ab. Wir heben ab.